aşık ben getirirem kalem defteri. Senden öz sazımı çal seher seher. Aşık ben getirirem kalem defteri. Senden öz sazımı çal seher seher. Ucara yanara duman gelende. Seher seher de, dağlar seyrine damat seher seher de, seher seher.